Seelen, es ist wieder mal soweit. Ein neues und irgendwie so oft in dieser Zeit. Die Welt ist was euch, Kinder werden sterben. Man verursacht Katastrophen, wir sind die Erben. Das Feuer brennt, der Untergang. Das Feuer brennt, nie mehr ein Neuanfang. Das Feuer brennt, der Untergang. Das Feuer brennt, nie mehr ein Neuanfang. Ja. Wie lange wird's noch dauern, bis wir zugrunde gehen? Wie lange wird es noch dauern, bis wir keine Hoffnung mehr sehen? Wann ist's so weit? Wann werden wir sterben? Was wird noch geschehen? Und wer sind unsere Erben? Das Feuer brennt, der Untergang. Das Feuer brennt, nie mehr ein Neuanfang. Das Feuer brennt, der Untergang. Das Feuer brennt, nie mehr ein Neuanfang. Ja. Du hörst die Sirenen, es ist wieder mal so weit. Ein neues Unglück, wie so oft. In dieser Zeit, wann ist's soweit? Wann werden wir sterben? Was wird noch geschehen? Wer sind unsere Erben? Das Feuer brennt, nie mehr ein Neuanfang. Das Feuer brennt,